wenn ihr soweit sind, hier oben sind jetzt auch soweit. Die Köllerdaler Wald- und Wiesen-Cowboys haben jetzt die große Ehre, sich selbst vorzustellen. Rotz, Rock, Reggae von Köllerdal für die Köllerdaler mit Triebwagen!